Morgensonne lächelt auf mein Land. Wälder grünen hell im dunklen Schweigen. Jedem Schatten bin ich nah verwandt. Jedes Leuchten nimmt mich ganz zu eigen. Land, mein Land, wie leb ich tief aus dir? Löst sich doch kein Hauch von diesen Lungen, den du nicht vorher und jetzt von dir. Erst mit deinem Hauche hast du dich. Deine Berge ragen in mir auf, deine Täler sind in mich gebettet, deine Ströme, deine Bäche lauf. An alle Adern mir gekettet, steht kein Baum auf deiner weiten Flut, der nicht Heimat wiegt mit allen Zweigen. Und in jedem Winde läuft die Spur einer Liebe, der sich allen.